sind wir verpflichtet, die Gebote zu halten. Ja, wir alle sind verpflichtet, die Gebote zu halten, weil wir alle nach dem Willen Gottes leben müssen, der uns erschaffen hat, und weil es genügt, gegen einen schwer zu sündigen und die Hölle zu verdienen. Heiliger Jakobus wieder, in seinem Brief im Neuen Testament, im ersten Kapitel, schreibt es auch ganz klar. Sehr schön, führt er das aus. Wer gegen ein Gebot versündigt ist, wird zum Verbrecher. Das ganze Gesetz aufgegeben. So im menschlichen Gesetz, da kann ich denen sagen, ich habe nur gemordet, ich habe niemanden vergewaltigt oder sonst. Ich habe nur ein Gebot übertreten, das kann man nicht bestrafen. Im Gegenteil, wer ein Gebot übertritt, hat das Gesetz als solches übertreten. Das Gesetzesbrecher, sagt man auch so deutsch. Und eine schwere Sünde, jede schwere Sünde verdient die Hölle. Für sich alleine schon. Das ist natürlich, was der moderne Mensch nicht mehr kapiert, weil das Gesetz ja nie natürlich angenommen, hat mir niemand gesagt, dass ich das alles halten soll. Also Blödsinn. Der liebe Gott hat das Gesetz, die 10 Gebote, in die Seele jedes Menschen eingeprägt. Kann man nicht leugnen. Und deswegen sind die Modernen ja so erpicht darauf, die Philosophie umzumodeln, zu sagen, es gibt keine Natur der Sache. Sache, dass eine Sache so ist, wie sie ist, letztens so, wie sie Gott gemacht hat. Es gibt für die Modernen nicht. Ratzinger, ganz berühmt, zwischen der dritten, glaube ich, vierten Konzilsperiode, sagt all denen, die in Deutschland da sagen, oh, da geht nichts weiter und so weiter, im Konzil und ja, so vieles, worüber sie kaum geredet haben oder was jetzt wieder so abgeschwächt ist im Sinn der traditionellen Lehre der Kirche, sagt der Ratzinger, ja, praktisch sagt er ihnen, jetzt versteht sie alle nichts von der ganzen Sache. Jetzt wieder Hohepriester Kaiphas, da in der Passion Christi. Versteht es alle nicht, das Wesentliche ist schon gelaufen, weil vor allem, wo es um die Ehe geht und so weiter, wir haben schon geschafft, dass wir das Ganze nicht mehr von der Natur der Sache, von der menschlichen Natur ableiten, sondern irgendwie um den heißen Brei herumreden, ja, und andere Grundlage dem Ganzen geben und am Konzil. Wenn das mal drinsteht, dann wird schon sehen, was wir daraus machen. Stoische Philosophie, wie er sagt, stimmt ja. Das ist auch die stoische Philosophie. Dann auf dieser richtigen Grundlage gestanden. Realistischen Grundlage der Natur der Sache. Aber das ist bei den Modernen halt nicht mehr der Fall. Heute heiraten die Leute und dann überlegen sie irgendwann, sollen wir jetzt Kinder haben oder was weiß ich, oder wie viele oder. Das ist ja Blödsinn. Wenn, wozu habt ihr denn geheiratet, wenn ihr keine Kinder wollt? Ich meine, es gehört zur Natur der Ehe dazu. Ja, den jährlichen Akt setzt, der nimmt in Kauf wenigstens oder sogar positiv Kinder. Sonst brauche ich nicht von der Ehe reden. Wovon reden wir dann überhaupt? Dass man zusammen ist. Zusammen, ja. Sind wir auch zusammen. Jetzt sind wir deswegen nicht verheiratet, weil wir beim Katechismus zusammen sind. Ja. Die Goschen. Aber das kommt eben von diesem falschen Denken. Das falsche Denken wiederum kommt davon, von diesem Voluntarismus, von dieser Willensphilosophie, Philosophie, Psychologie, die den Willen allen voranstellt. Ja. Der Wille ist die zweitwichtigste Seelenfähigkeit. Das erste ist der Verstand, ja, der das Wahre dem Willen vorstellt. Und der Wille muss es als ein Gut umfassen. Ja. Der moderne Mensch, die moderne Philosophie und Religion, die entledigt sich der Wahrheit. Ja. Dessen, was der Verstand begreifen und der Wille dann annehmen muss, als sein Gut, als das Gute, das es zu verfolgen gilt. Das geht nur, wenn ich eben die Dinge auflöse, leugne, dass es keine Natur der Dinge gibt. Auch keine menschliche Natur. Die menschliche Natur ist heute ganz anders. Ja, es können auch die Mandeln zusammentun und die Weibern zusammentun. Oder die Mandeln werden Weibern und die Weibern werden Mandeln. Jeder tut, was er will und alles gleich. Darf man auch nicht diskriminieren. Das ist sonst ist alles Hassrede dann, wenn man irgendwas da sagt. Ja. Schauen wir mal, ja, wer sich weiter vermehrt. Die Mandeln mit den Mandeln, die Weibern mit den Weibern, wahrscheinlich nicht. Also bis jetzt hat es nicht funktioniert und in Zukunft wahrscheinlich auch nicht, weil sich eben die Natur der Dinge nicht ändert. Wir sind alle verpflichtet, die Gebote zu halten, weil wir alle nach dem Willen Gottes leben müssen, der uns erschaffen hat. Der liebe Gott weiß ja, was uns zuträglich ist und was uns abträglich ist, was gut und was schlecht für uns ist. Wir verstehen es nicht unbedingt, oder nicht vollkommen. Ja? Jedenfalls der liebe Gott, der seinen Willen auferlegt, sagt, was wir zu tun haben und zu lassen haben, er weiß es am besten, weil er uns erschaffen hat. Genauso wie ein Ingenieur weiß, wie eine Maschine funktioniert, unser eins beim Auto und so weiter, ein bisschen was weiß man, muss man einen Zündschlüssel reinstecken und dann normalerweise geht es, wenn es nicht geht, dann steht man eh schon. Wenn man sich nicht auskennt, ja. Mechaniker kennt sie bis zu einem gewissen Grad aus und Wirklichkeit auch heutzutage nicht mehr, weil alles elektronisch gesteuert ist und so weiter. Und kennt sich keiner mehr aus. Jedenfalls, der liebe Gott, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat, Seele wie Leib, weiß, was für uns gut ist. Und das dementsprechend gibt uns auch die Gebote. Deswegen ist auch äußerst vernünftig und notwendig, dass wir sie halten.